and underfucked and overdressed and underfucked. Oh, oh, oh, overdressed and underfucked and overdressed and underfucked. Oh, oh, oh. Auf die Tische, fertig, los, Augen groß, Röcke kurz, kurzer rein, muss so sein, allgemeiner Balztanz. Ein Hans bleibt allein, Reise nach Jerusalem, verloren, verloren. Nicht viel zu spät, aufgedonnert, losgerannt.